freue mich, hier zu sein und hoffe, es gibt in meinem Vortrag mit dem leider etwas fantasielosen Titel, aber ich habe da versucht, zum ersten Mal so bestimmte Gedankengänge und Versatzstücke zusammenzubringen und ich hoffe, es ist nicht zu krautig geworden. So, also mein Vortrag hat folgende Grobgliederung, die ihr euch merken müsst. Es wird nämlich keine Visualisierung geben. Der erste Teil umreißt das Problem mit der Identitätspolitik. Davon werde ich übergehen zu einer Rehabilitierung des politischen Subjekts Frau. Also ich werde so ein bisschen ausführen, dass ein materialistischer Feminismus einer ist, der vom politischen Subjekt Frau ausgehen muss. Um dann zum Schluss, also im dritten Teil, nochmal so eine Verortung zu machen, wie man sich das vorstellen kann, einen materialistischen Feminismus zwischen Gesellschaftskritik und Identitätspolitik. So, zum ersten Teil, das Problem mit der Identitätspolitik. Also in der Tat werde ich jetzt erstmal so ein bisschen vom queeren Feminismus sprechen und der wird auch später immer wieder auftauchen, also dazu vielleicht also ein bisschen so eine methodische Anmerkung. Ich finde ihn in der Tat sehr kritikwürdig, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich glaube, dass es irgendwie nie andere Formen von Identitätspolitik gegeben hätte, die ähnlich funktioniert hätten oder die irgendwie da auf genauso einseitige Weise in Identitätspolitik verfolgt hätten. Also dass ich halt meinen Feminismus, den ich als einen materialistischen bezeichne, immer so in der Absetzung zum Queerfeminismus entlang denke und entwickle, liegt einfach dran, dass es so der dominante Feminismus meiner Generation ist, der halt da ist und zu dem ich mich dann halt so als kritische Zeitgenossin positioniere. Identitätspolitik ist das große Schlachtfeld queerer Politik, ihr Anfang und leider oft auch ihr Ende. Zu verzeichnen ist halt eine immer größere Bandbreite an Identitäten. Also es gibt ja schon länger diese Selbstbezeichnungen, die auch recht etabliert sind, von Homosexuellen als Schwule und Lesben und auch die Bisexuellen. Weiterhin hat man es mit Geschlechtsidentifizierung wie Trans, Inter und Agender zu tun und dazu kommen dann eher neuere Selbstbeschreibungen wie Pan und Asexuell, sowie Spielarten und Selbstinszenierungen wie Questioning, Poly, Butch und Femme, Dominant und Submissiv. Dieser Reigen der Identitäten geht nahtlos weiter mit Kategorien jenseits von Geschlecht und Sexualität, mit Schwarz, of Color, AkademikerInnen und dennoch von Klassismus betroffen oder auch ableisiert. Identität wird dabei fetischisiert, das heißt eine Form des politischen Ausdrucks, die nicht eigene und fremde Identitäten als Maß der Dinge setzt, ist gar nicht mehr denkbar. Auffällig daran ist, dass Identitätskritik und das Feiern von Identität einander ständig abwechseln. Also auf der einen Seite wird betont, dass Menschen aufgrund ihrer Vielfalt nicht kategorisierbar seien und auf der anderen wird genau das laufend versucht. Also immer neue Kategorien werden geschaffen, in denen eine Gruppe sich endlich wiederfinden sollen kann. Geschlechtliche und sexuelle Merkmale werden dabei zu Identitäten verhärtet, die anerkannt und respektiert werden sollen und auf keinen Fall zur Verhandlung stehen. Ich würde das so einschätzen, dass dieser Fokus auf der Repräsentation marginalisierter Gruppen und auf Anerkennungspolitik durchaus eine größere politische Tendenz ist, aber wo da halt der Queerfeminismus als so eine Vorreiterin fungiert. Diese Verabsolutierung von Identität geht damit einher, dass den Aktivistinnen der subjekttheoretische Zusammenhang verloren gegangen ist, dass wir eben sehr wohl von gesellschaftlichen Kategorien und Strukturen geprägt und durchdrungen sind, aber dass wir, und das ist das Wichtige daran, als Subjekte nicht mit ihnen eins fallen. Vielmehr entwickelt sich das bürgerliche Subjekt samt seinen Lüsten und Fixierungen in einer unaufhörlichen Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Anforderungen. Also zum Beispiel, welche Wege der der sexuellen Triebbefriedigung sich als geeignet erweisen und welche zu stark sanktioniert werden, entscheidet sich halt entlang der Strukturen des warenproduzierenden Patriarchats, in dem wir leben. Aber es entscheidet sich halt konkret in jedem einzelnen Individuum und auch in dessen konkreten Sozialisations- und Alltagserfahrungen. Dass die meisten Subjekte dominant heterosexuell empfinden und leben und eine Minderheit homosexuell, heißt nicht, dass etwa die lesbischen Erfahrungen zweier empirischer Lesben komplett gleich wären, dass beide exakt dieselben Erfahrungen und dieselben Vorlieben hegen würden. Also ich meine damit sowohl libidinöse Erfahrungen als auch Diskriminierungserfahrungen. Wenn man nun nicht in den queeren Diskussionen steckt, klingt das immer nach so einer erkenntnistheoretischen Binsenweisheit, dass eine sexuelle Identität wie Lesbe unmöglich die vollständige Lebensrealität und die libidinösen Konflikte eines Individuums abbilden kann. Also dass es halt eine Kategorie ist, in der einzelne Lesben nicht aufgehen oder erklärbar werden. Aber genau das wird den Identitäten im Queerfeminismus abverlangt. Also jede und jeder soll eine Identität finden, in der er oder sie voll aufgehen kann und die halt sowas wie einen völligen Zusammenfall von Individuum und Kategorie leistet. Kritisierenswert daran ist, dass die Kategorien eben kaum noch gesellschaftstheoretisch rückgebunden werden. Also ein Feminismus, der nur noch Identitäten verhandelt, kann nicht mehr reflektieren, dass Frausein im kapitalistischen Patriarchat ein wesentliches Strukturelement ist, das immer Zwangscharakter hat. Also die Wünsche und Bedürfnisse der Individuen stehen immer schon in einem leidvollen Widerspruch zur Kategorie Frau, in die sich die Individuen einfügen müssen. Das gilt in einem besonderen Maße für Lesben und für Transleute, aber auch Cis-Frauen und Heteras haben eine gewaltvolle weibliche Sozialisation hinter sich, mit der sie ihre individuellen Triebkompromisse schließen mussten, und auch sie bewegen sich in der sexistischen Alltagswelt. Feminismus könnte bedeuten, ein wenig Abstand zu gewinnen vom Zwang der Zurichtung hinsichtlich Geschlecht und Sexualität, also diesem Zwang, ein Nein entgegenzusetzen und die Kraft aufzubringen, in der Negation zu verharren. Also so eine feministische Haltung, die ich ungefähr so beschreiben würde. Im Patriarchat Frau zu sein, ist ganz schön scheiße, aber ich versuche halt, die Zumutungen zu bekämpfen und mich ihnen zu verweigern, wo es geht. Und Nein zu sagen, ist ja bekanntlich die erste feministische Tugend. Queerfeminismus hat sich da tendenziell für den Weg entschieden, einfach neue Identitäten aufzumachen, halt ohne danach zu fragen, welchen gesellschaftlichen Sinn und Zweck der identitäre Zwang hat. Der Materialistin stellt sich nun die Frage, was hat die Sehnsucht nach der Identität mit den herrschenden sozioökonomischen Verhältnissen zu tun? Also es führt zur Frage, wie ist es halt im Neoliberalismus um das bürgerliche Subjekt bestellt? Das Subjekt muss die Identität mit sich selber durch permanente Selbstgestaltung und Selbstoptimierung gewährleisten und dabei unaufhörlich seinen Leistungswillen und seinen Willen zur Zugehörigkeit präsentieren. Wobei Zugehörigkeit eben nicht mehr in der Anpassung der Einzelnen an ein allgemeingültiges Lebensmodell besteht, sondern darin, mit einem individuellen Lebensmodell zu überzeugen. Die Forderung lautet, in allen Dingen flexibel zu sein und dennoch immer ganz bei sich. In der Wahl des Arbeitsplatzes, wie des Liebesobjekts, wie auch in der Form, in der soziale Beziehungen gelebt werden können. Das bietet einerseits Freiheitsmöglichkeiten, die ältere Generationen nicht kannten. Also zum Beispiel, dass das Lebensmodell der Karrierefrau, der Weltenbummlerin oder des lesbischen Pärchens im Reihenhaus weithin anerkannt werden, solange sie auf ihre jeweilige Weise ihre Arbeitskraft zum Markte tragen. Das heißt, es wird weithin anerkannt, bis dann irgendwann die Kinderfrage aufkommt und nochmal alles über den Haufen schmeißt. Andererseits bedeutet aber diese Flexibilisierung auch einen neuen Zugriff des Marktes auf das Intimste. Ein Zugriff, der verlangt, schäbige Lebensbedingungen voller Einschränkungen aktiv zu bejahen und in Eigeninitiative zu gestalten. Also geschlechtliche und sexuelle Zuordnung müssen zu individuellen und ganz fürchterlich selbstbestimmten Merkmalen umgewertet und sich angeeignet werden. Das geschieht im Rahmen des verdinglichten Denkens, wie es Adorno und Horkheimer anprangerten. Jetzt komme ich auch zu Adorno. Das erinnert halt so ein bisschen an das, was sie halt als Ticket-Mentalität beschreiben, also sich aus gesellschaftlich verwertbaren Versatzstücken ein Leben zusammenzubasteln und damit eine scheinbar freie Wahl zu treffen, während man eben doch in den kapitalistischen Mühlen feststeckt, die kaum Freiheit, individuelle Erfahrung und individuelles Glück erlauben. Und der Unterschied ist halt, also zu Adornos und Horkheimers Zeiten, dass diese neoliberale Vorstellung von Freiheit nicht mehr ein gangbares Ticket für alle anbietet, sondern die Einzelnen auffordert, aus dem bunten Topf der Möglichkeiten ihr ganz eigenes Ticket zu ziehen und zum Markte zu tragen. Der queerfeministische Kampf nun gilt der Verbreiterung des Ticketangebots. Also Geschlecht, Sexualität und Begehren scheinen nur mehr identitätsförmig begreifbar zu sein, müssen also sofort zu Labels festgezurrt und determiniert werden, um tauglich zu sein für den Kampf um Entstigmatisierung und Anerkennung. Ich habe da ein bisschen so ein niedliches Beispiel von Avon, einer Plattform, auf der sich Asexuelle organisieren und austauschen, was ja total cool ist, dass es das gibt. Und trotzdem musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich da im Glossar geblättert habe und so Ausführungen gefunden habe zum Begriff Kuchen, weil halt so ein Kuchenstück da häufig als Symbol auf Buttons, T-Shirts und Blogs von Asexuellen prangt. Also eben die Ausführung zum Begriff Kuchen, Zitat, entstanden aus dem Witz, dass Asexuelle lieber Kuchen als Sex mögen. Deswegen sollte sich aber niemand genötigt fühlen, Kuchen zu essen. Es gibt auch Asexuelle, die keinen Kuchen mögen. Also es muss halt, ich muss jetzt glaube ich gerne mal betonen, ich will mich überhaupt nicht über Asexuelle lustig machen, sondern darauf verweisen, wie seltsam diese Form ist, dass hier ernstlich ausgeführt werden muss, dass ein zufälliges und ironisches subkulturelles Symbol nicht zum bezeichnenden Inhalt der asexuellen Identität gehört. Beziehungsweise es gehört dazu, aber es kann in bestimmten Einzelfällen davon abgesehen werden, wenn jemand eben keinen Kuchen mag, ohne dass die asexuelle Identität komplett in Frage gestellt wird. Also es ist ganz interessant, dass so die queere Intention der Identitätskritik hier in ihr völliges Gegenteil umgeschlagen ist. Also eben ein ganz, ganz detailliertes Ausmalen der Zugehörigkeit. Geschlecht und Sexualität werden als Gestaltungsmöglichkeiten betrachtet und eben nicht mehr als Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse und nicht als subjektiver Niederschlag gesellschaftlicher Zwänge, die fast unentrinnbar sind, aber sehr wohl kritisiert werden können. Also die Identitäten sind eben nicht eingebunden in irgendeine Art von Gesellschaftstheorie, außer halt dieses ominöse Postulat der Vielfalt, sondern es handelt sich um unhintergehbare Identitätswörter, aus denen dann so intersektionale Netze geknüpft werden, die die Vielfalt der Menschen, aber auch der Diskriminierungsform abbilden. Also die Identitäten sind halt tatsächlich in erster Linie Wörter. Also wie das ja auch schon oft kritisiert worden ist, liegt eben der Fokus des queerfeministischen Aktivismus bekanntlich auf Sprachkritik, Sprachpolitik, manchmal auch Sprachkritik. So eine oft verfochtene Ansicht ist dann, Identitäten seien irgendwie immer schon da gewesen. Also wo dann halt Asexuelle, Homos oder Transleute bis hin zu den Griechen, Römern und Native Americans zurückverfolgt werden. Nur quasi die Möglichkeit der Bezeichnung oder des Sichtbarmachens habe gefehlt. Also ich glaube, dass es nützlich und notwendig ist, geschichtliche Kontinuitäten von geschlechtlicher und sexueller Abweichung zu untersuchen und nachzuzeichnen. Aber was bei dem Instellungbringen von Identitäten nicht beachtet wird, ist, dass Geschlechtsidentitäten und Begehren halt selbst historische Kategorien sind, wie das Barbara ja eben auch schon ausgeführt hat. Dass halt eben Transsexualität, wie sie heute auftritt, vor Beginn des kapitalistisch-patriarchalen Geschlechterverhältnisses so nicht möglich war, weil das Geschlechterverhältnis halt vorher nicht so biologistisch verfasst war und dass es, wie Foucault schon beschrieben hat, eben keine homosexuellen Subjekte geben konnte, sondern eine homosexuelle Akte. Also, dass dieses Festzurren von Identitäten einfach dem nicht gerecht wird, dass die Grenzen und Verbote bezüglich Geschlecht und Sexualität andere waren und damit auch die Möglichkeiten, sie zu unterlaufen. Also ich halte es für feministisch lohnend, diese Dialektik zu untersuchen zwischen begehrendem Subjekt und der Gesellschaft, die das Begehren einerseits strukturiert und andererseits sanktioniert. Aber stattdessen werden halt Identitäten im Queerfeminismus in so einem ganz schillernden Wechsel, dem manchmal schwer zu folgen ist, als total fix und als total fluide gesetzt. Also es entspricht durchaus einer adäquaten Identifizierung mit diesen neoliberalen Produktionsverhältnissen, mit diesen flexibilisierten Ausbildungs- und Arbeitsbiografien, die eben mit ganzer Kraft bejaht und bejubelt werden müssen, als gäbe es eben nur diesen Augenblick und als wäre das immer das gewesen, wo man immer hingewollt hätte, die aber ebenso schnell wieder abgelöst werden können durch einen neuen Job, eine neue Stadt, eine neue Liebe oder eine neue identitäre Ausdrucksmöglichkeit. Also es fehlt hier ganz entscheidend das negative Moment, das diesen Zwang zur Identität grundsätzlich beklagt und verabscheut, ohne halt sofort in alternative Identitätsbestimmungen umzuschlagen. Die Folgen der verabsolutierten Identitätspolitik sind dann so eine übergroße Anfälligkeit für Verletztheit, so eine fehlende Bereitschaft, von den eigenen beschissenen Erfahrungen zumindest punktuell zu abstrahieren und auf Distanz zu gehen, was dann in der feministischen Praxis zum Ausschluss von Kritikerinnen führt und eben auch fehlende inhaltliche Auseinandersetzungen. Also das ist dann ganz schön oft verbunden mit einem theoretischen Sich-Dumm-Halten und einer mangelnden Beschäftigung mit der feministischen Literatur und Geschichte der letzten Jahrzehnte. Halt ein bisschen witzigerweise verbunden mit einem ganz ausgeprägten Moralismus, dass man halt nur das Richtige spricht, tut und liest, was eben bedeutet, dass man das Allermeiste nicht liest. Und andererseits resultiert daraus so eine Machtlosigkeit gegenüber der politischen Realität, also so eine mangelnde Fähigkeit auf gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen, die sich außerhalb der queeren Blase ereignen, realpolitisch zu reagieren und Bündnisse einzugehen, die ja immer auch kompromisshaft sind. Verbunden mit so einer etwas teeniehaften und nicht unbedingt uncharmanten Verbalradikalität, dass man das Patriarchat wegglitzern möchte oder in die Luft sprengen und im Krümelregen tanzen möchte. So, zweiter Teil. Daran schließt sich die Frage, soll ein materialistischer Feminismus davon Abstand nehmen, sich auf Identitäten und Identitätspolitik zu berufen? Das führe ich jetzt aus noch in einer ganzen Reihe rhetorischer Fragen. Also macht es nicht mehr Sinn, sich nüchtern einer objektiven Gesellschaftskritik zu widmen, die von keinerlei Standpunktdenken getrübt ist? Ist es nicht der Grundgedanke aufklärerischer Kritik, dass sie für jeden gleichermaßen verständlich sein sollte, da das Potenzial zur kritischen Vernunft bei jedem Menschen gleichermaßen vorausgesetzt werden sollte, gleich welchen Geschlechts, welcher Herkunft oder Hautfarbe? Bedeutet eine Politik, die sich auf Identität beruft und damit auf Partikularität, nicht notwendig die Abkehr von diesem universalistischen Anspruch? Kommt es also nicht darauf an, das kritikfähige Subjekt zu stärken und seine vernünftigen emanzipatorischen Anteile gegen Irrationalität und Barbarei in Stellung zu bringen? Meine These dazu ist, ja, es muss um das Subjekt gehen. Ein materialistischer Feminismus muss aber explizit das politische Subjekt Frau rehabilitieren und ins Zentrum der feministischen Theorie und Politik stellen. So vielleicht erstmal zur Nähe von Theorie und Politik. Also wie es ja der Anspruch an eine kritische Theorie ist, geht es darum, das Leiden an der falsch eingerichteten Gesellschaft zu thematisieren und eben in der theoretischen Arbeit eine Veränderung der politischen Verhältnisse im Sinn zu haben. Der Stachel und der Motor des Feminismus ist dabei die Wut über die Benachteiligung von Frauen auf allen Ebenen der Gesellschaft und der Hass aufs Patriarchat. Also die einem zugrunde liegende Erfahrung, als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft zu leben und damit jeden verdammten Tag lang klarkommen zu müssen. Feminismus muss halt nach den Ursachen der patriarchalen Frauenunterdrückung fragen und danach trachten, diese abzuschaffen. Auf theoretischer Ebene kann das mit einer Subjektkritik beginnen. Also mit der Erkenntnis, dass das Subjekt seiner Form nach männlich ist und immer über den Ausschluss von Frauen funktioniert hat. Also seit Beginn des bürgerlich-patriarchalen Zeitalters, als das Subjekt historisch auf den Plan trat, ist Frauen der Subjektstatus nur eingeschränkt und auf Widerruf zugestanden worden. Und zugleich bildet es sich ein weiblich konnotierter Bereich von Tätigkeiten und Funktionen heraus, die gesellschaftlich notwendig sind, aber aus der Subjektivität herausfallen oder vom Subjekt abgespalten werden. Das Subjekt begreift sich als getrennt von der Natur, von Körper und Sinnlichkeit, von physischer und emotionaler Abhängigkeit. Und der komplementäre weibliche Bereich ist einer, der von Naturnähe, Körperlichkeit und dem Aufgehen in Liebesdienst und Sorgearbeit gekennzeichnet ist. Jede weibliche Biografie ist davon gezeichnet, dass Frauen von Anfang an, nämlich über ihren Sozialisations- oder Vergesellschaftungsprozess als Frauen, dass Frauen halt von Anfang an auf diesen Bereich verwiesen werden. In historisch und kulturell durchaus variierendem Ausmaß und auch variierender Ausweglosigkeit, aber halt immer im Rahmen des kapitalistischen Patriarchats, das sich seit dem 18. Jahrhundert zunehmend ausgebreitet und längst global durchgesetzt hat. Also den Zusammenhang zwischen Patriarchat und kapitalistischer Produktionsweise, die zwischen Lohnarbeit und privater, familiärer Sphäre trennt, beschreibt Roswitha Scholz halt treffend in ihrer Wertabspaltungstheorie. Weibliche Subjektivität ist also von Anfang an in eine tief widersprüchliche psychische, soziale wie ökonomische Verfassung. Ist eine Verfassung, eine tief widersprüchliche. Also einerseits soll das Licht der Aufklärung auch den Frauen leuchten, dass sie ja Menschen, also potenzielle Subjekte sind. Und hier und heute und hierzulande sollen sie sogar durchgängig arbeitsmarktfähige Subjekte sein. Gleichzeitig sollen sie aber alles auffangen, was das männliche Subjekt von sich abspaltet. Also Reproduktion der Arbeitskraft, Hausarbeit, Kindererziehung, Sexualität, Liebe und Sorge. Das ist, wie Roswitha Scholz es auch darstellt, integraler Teil der kapitalistischen Totalität. Also Kapitalismus ist nicht einfach eine Art und Weise, den Produktionsprozess zu organisieren, sondern prägt eben auch den anderen Bereich, das Gegenteil. Also prägt einerseits die männliche Subjektivität, wie auch die weibliche Subjektivität, die halt auch immer wieder eine Nicht-Subjektivität ist. Ungeachtet der Differenzen zwischen Frauen, auf die ich dann gleich zu sprechen komme, hat sich die weibliche Subjektivität mit dem Kapitalismus globalisiert, geht also alle Frauen etwas an. Sie ist der kleinste gemeinsame Nenner und gleichzeitig die abstrakte Form, über die sich Feministinnen verständigen müssen, um ihre Kämpfe zu verbinden. Also materialistischer Feminismus bedeutet meines Erachtens, den patriarchalen Charakter der globalen kapitalistischen Gesellschaft zu analysieren und daraus Konsequenzen für eine aufklärerische Gesellschaftskritik zu ziehen. Das heißt erstmal, Subjekttheorie als adäquaten Ansatz anzuerkennen, um die realen gesellschaftlichen Verhältnisse zu beschreiben. Also ich zäume das Pferd jetzt von hinten auf und komme von der Subjektkritik zur Subjekttheorie. Subjekttheorie kann man vielleicht ganz einfach und ein bisschen grob beschreiben als die große Erzählung vom autonomen Menschen, der sich in ein bewusstes und selbstverantwortliches Verhältnis zur Gesellschaft setzt. Wobei Gesellschaft halt verstanden wird als eine dem Subjekt gegenüberstehende, mächtige Objektivität, die den Einzelnen begrenzt und die Bedingungen seiner Erkenntnis und seiner Existenz setzt, die sich aber auch entwickelt und verändert durch das Einwirken der Subjekte, ihre Arbeit, alle Arten von gesellschaftlicher Praxis und ihr politisches Engagement. Nun hat ja bereits Marx festgestellt, dass der Ruf nach dem autonomen Subjekt immer von der Entwicklung der Produktionsverhältnisse getragen war, also immer auch ideologisch gewesen ist. Und die marxistische und auch die psychoanalytische Subjektkritik äußern sich darin, dass zu beschreiben, dass ein bestimmter Teil der bürgerlichen Subjektivität ihre Schlagseite oder ihr Schatten unreflektiert blieb. Also der Marxismus stellt halt vor allem die Abhängigkeit, das Elend und die Verrohung der Arbeiterklasse in den Vordergrund. Beschreibt also, dass eine Bevölkerungsmehrheit völlig außerstande ist oder war, aber eben auch ist, die Potenziale der Subjektivität zu verwirklichen. Wohingegen die Psychoanalyse darstellt, dass sogar der männliche Bürger selbst nicht Herr im eigenen Haus ist, sondern motiviert ist von seinen Trieben und verinnerlichter Selbstbeschneidung und Bestrafung, die großenteils unbewusst und über Verdrängungsprozesse abläuft. Materialistisch-feministisch kann man diese Schlagseite oder diesen Schatten beschreiben als die Abspaltung des Weiblichen, die mit dem Universalitätsanspruch des Subjekts und mit der Vernunft bricht. Das heißt, Subjektivität funktioniert, wenn überhaupt, nur vernünftig und autonom, wenn ein Großteil der Menschen und viele sehr menschliche Tätigkeiten strukturell von der Subjektivität ausgeschlossen werden. Dennoch haben Marxismus, Psychoanalyse und Feminismus in ihren besseren Versionen immer daran festgehalten, die Menschen dazu aufzurufen, sich in den Stand der politischen und ökonomischen Handlungsfähigkeit und der Selbstmächtigkeit zu versetzen. Es kommt halt darauf an, den ideologischen Gehalt von Subjekttheorie materialistisch-feministisch zu kritisieren und eben herauszustellen, dass Frauen Subjekte sind und sich als solche entfalten können müssen. Und von dieser Forderung und davon zur Forderung zu kommen, mit den universalistischen Utopien der Aufklärung weiterzuarbeiten, also mit dem Traum von der befreiten Menschheit jenseits von Geschlecht, Volk, Gott und ökonomischem Stand. Also es geht nicht darum, sich als Feministin von der Aufklärung abzukehren, sondern ihre Forderung feministisch zu reflektieren. Aber eben auch den Preis der Subjektivität, ihre Abspaltung und den Schatten, also wie Roswitha Scholz es auch an manchen Stellen nennt, in die Theorie mit hineinzuholen. Der Widerspruch oder die Dialektik des materialistischen Feminismus besteht darin, an einem Emanzipationsversprechen festzuhalten, das Frauen stets ausgeschlossen hat. Also so strukturell kann man das vielleicht so beschreiben, dass sich diese Dialektik zwischen den beiden Kampfrichtungen wiederfindet, die Feministinnen abwechselnd immer wieder beschreiben. Nämlich so diese, das Hin und Her zwischen Gleichheitsfeminismus und Differenzfeminismus. Also dem Gleichheitsfeminismus geht es darum, die Gleichwertigkeit der Frauen mit den Männern zu betonen und gleiche Rechte einzufordern, also auf dem Subjektstatus der Frauen zu beharren. Er ist der Tendenz nach universalistisch und bestrebt, ein vereintes politisches Subjekt Frau zu artikulieren. Der Differenzfeminismus hingegen nimmt die Unterschiede in den Blick zwischen Männern und Frauen und weiterhin auch zwischen Frauen. Also er betont das Partikulare der weiblichen Situation und hat dabei die Tendenz, im Mangel und in der Benachteiligung, aber auch Residuen von Eigenschaften und Fähigkeiten zu sehen, die gesellschaftlich gering geschätzt werden. Zum Beispiel halt ein einfühlsames Verhältnis zur Körperlichkeit, zur Natur und zu anderen Menschen oder Verbundenheit statt Konkurrenz zu betonen. Und andersrum eben auch die Unfähigkeit zur Empathie zu kritisieren, die in der männlichen Zurichtung liegt. Weil er die Differenzen zwischen Frauen sehr genau im Blick hat, ist der Differenzfeminismus auch misstrauisch gegenüber dem vereinten politischen Subjekt Frau. Also zu bewusst oder zu präsent sind da eben die Ausschlüsse von zum Beispiel Lesben, schwarzen Frauen und Transfrauen, Proletarierinnen oder Prostituierten. Also Ausschlüsse, die sich gesamtgesellschaftlich vollzogen haben und vollziehen als eine zusätzliche Benachteiligung über das bloße Frausein hinaus, die aber auch in der feministischen Bewegung selber stattgefunden haben, also diese Ausschlüsse. Auch der Queerfeminismus, der ja manchmal reklamiert, den Gegensatz zwischen Gleichheit und Differenz überwunden zu haben, argumentiert differenzfeministisch, indem er Identitäten verhandelt, die miteinander unvermittelbar sind und damit in der Differenz verharrt. Das politische Subjekt Frau wird im Queerfeminismus als überholt und ausgrenzend verurteilt. Also er versteht sich als ein Feminismus, der für mehr ist als Gleichheit und die Befreiung der Frau. Das war jetzt ein Zitat vom Feministischen Kampftagsbündnis aus Leipzig, aus einem Aufruf von 2016. Interessant fand ich daran, dass die Begriffe Gleichheit und Befreiung der Frau nicht nur relativiert sind, sondern in Anführungszeichen gesetzt werden. Also was ich so interpretiere, dass im Begriff der Frau, besonders dessen universalem Ausspruch, immer schon der Ausschluss besonders von Transfrauen und Women of Color gewittert wird und damit das ganze Projekt der Frauenbefreiung oder der Frauenemanzipation halt, womit sich das quasi schon erledigt hätte. Die Demontage des politischen Subjekts Frau erfolgte bereits in den frühen 90ern in den Schriften Judith Butlers. Also diese queerfeministische Identitätskritik macht es halt möglich, dass Feministinnen sich von den Selbstbezeichnungen Frau und auch Lesbe distanzieren und darin eine Freiheitsmöglichkeit sehen. Also dass es halt mitunter in feministischen Szenen als Zumutung empfunden wird, auf den bloßen Augenschein hin als Frau oder Lesbe bezeichnet oder gelesen, wie es dann heißt, zu werden. Also gerade diese Wörter, die auf die Weiblichkeit des so Bezeichneten verweisen, scheinen sehr oft mit einer großen Kränkung verbunden zu sein. Also beliebter sind dann halt Selbstbezeichnungen wie queer, genderfluid, non-binary oder auch femme. Viele queere Feministinnen bezeichnen sich also ernsthaft als außerhalb der Zweigeschlechterordnung stehenden. Das ist einerseits verständlich, da Frausein nun mal eine Zumutung ist und die Anforderungen der verorteten Weiblichkeit immer einen Widerspruch darstellen zur eigenen Subjektivität und dem eigenen Bedürfnis nach Autonomie. Aber eine Feministin, die sagt, ich bin keine Frau, entzieht halt die eigene Weiblichkeit der kritischen feministischen Reflexion. Also wie können sich halt Feministinnen vernünftig über ihr Verhältnis zur Sexualität, zum Körper, zur politischen und intellektuellen Ambition unterhalten, wenn sie ihr Frausein verleugnen? Queerfeministinnen kämpfen halt sehr oft nicht für sich als Frauen, zu denen sie die patriarchale Gesellschaft nun einmal gemacht hat, sondern für alle möglichen anderen Marginalisierten. Also so ein Kampf gegen Unterdrückung ganz allgemein und überhaupt. wobei eben dieser queerfeministische Moralismus eine tragende Rolle spielt. Während die theoretische Beschäftigung, mit wem man sich verbündet und wie die einzelnen Diskriminierungsformen jeweils beschaffen sind, eine eher kleine Rolle spielt. Darin drückt sich der politische Kampf um Sichtbarkeit und gesellschaftliche Anerkennung aus, den nicht nur Frauen geführt haben, sondern eben auch Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuelle, wie auch rassistisch Verfolgte. Nur werden eben diese verschiedenen politischen Identitäten und die daraus erwachsenen Forderungen nicht vermittelt, sondern zu einem queeren Brei verwurstet, in dem dann Feministinnen halt wieder mal die frauentypische Rolle besetzen, sich um alle zu kümmern, statt erstmal um ihre eigenen Belange und Forderungen auszudiskutieren. Besonders wird sich dabei am gleichheitsfeministischen Wir der zweiten Frauenbewegung abgearbeitet. Also es ist halt ein ganz großer Vorwurf, dass es historisch einmal möglich war, dass sehr viele Frauen in Westeuropa und Nordamerika ein Bewusstsein der universalen patriarchalen Unterdrückung gewannen und gesellschaftspolitisch sehr präsente und relevante Kämpfe geführt haben. Also sehr deutlich als Frauen in Erscheinung getreten sind. Und nicht zuletzt durch die vielfältigeren Frauenbilder und Frauenbiografien, mit denen man es heutzutage zu tun hat, herrscht im Queerfeminismus ein sehr deutliches Bewusstsein, dass die verschiedenen Erfahrungen und Lebenslagen von Frauen oder auch Menschen nicht mühelos unter einen feministischen Hut zu bringen sind. Abschließend für dieses Kapitel möchte ich in den Raum stellen, nochmal die These, dass halt beides, die Gleichheitsforderung wie auch die Forderung nach Anerkennung der Differenz nötig sind, aber für sich genommen eben einseitig sind und darin falsch werden. Also in der Rehabilitierung des politischen Subjekts Frau muss es stattdessen um die Dialektik von Gleichheit und Differenz gehen. Also das Subjekt Frau muss in einer Bewegung zwischen diesen Positionen verortet werden, die nicht stillgestellt werden darf. So, um diese Bewegung geht es auch im dritten und letzten Teil. Also wo ist er nun, der materialistische Feminismus, wenn auf der einen Seite Identitätspolitik und auf der anderen Gesellschaftskritik steht? Der materialistische Feminismus ist also einer, der vom politischen Subjekt Frau ausgeht und davon eine gute feministische Identitätspolitik ableitet, die das gemeinsame Frausein ins Zentrum der politischen Kämpfe stellt. Das ist so meine Vorstellung. Ein solcher Feminismus erkennt Differenzen etwa zwischen Heteras und Lesben an, zwischen Cis-Frauen und Trans-Frauen, zwischen Akademikerinnen und Proletarierinnen, Müttern und Nichtmüttern oder auch zwischen dicken und dünnen Frauen. Er akzeptiert, dass diese Differenzen identitätsbildend sind, dass halt Identität irgendwie als Schnittstelle zwischen Subjekt und Gesellschaft zum festen Bestandteil des Selbstbildes gehört und also mit sehr persönlichen Leidenschaften, Hoffnungen und Frustrationen besetzt ist. Und daher eben auch anfällig für Kränkung macht, gerade im Fall marginalisierter Identität und durch diese große Kränkbarkeit ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr vernünftig verhandelbar ist. Es bedeutet anzuerkennen, dass es im gesellschaftlichen Hier und Jetzt darum geht, für eigene interessenpolitische Standpunkte realpolitisch und kollektiv zu kämpfen. Eben aus der Erkenntnis heraus, dass Frausein eben nicht sprachlich dekonstruierbar ist, noch eben in der Subjekttheorie aufgeht, sondern durch gesellschaftliche Ausschlüsse immer wieder hervorgebracht wird. Was bedeutet denn aber Frausein politisch betrachtet? Es bedeutet zum Beispiel, zu der Hälfte der Menschheit zu gehören, die aufgrund ihrer genitalen Ausstattung zu Frauen sozialisiert wurden, sodass ihre gesamte körperliche, seelische und geistige Entwicklung unter die Vorzeichen patriarchaler Weiblichkeit gestellt und lebenslang davon geprägt wird. Das ergibt also so ein ganzes Ensemble von Faktoren, von denen nicht jeder Einzelne auf jede einzelne Frau zutrifft und zwischen denen sich dann halt Differenzen zwischen Frauen abspielen. Also manche Frauen haben halt die Möglichkeit, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden. Manche haben die Möglichkeit nicht. Und dementsprechend erlebt man als Mutter oder als Nichtmutter verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten, aber auch Diskriminierungen. Manche Frauen haben das Glück, intellektuell gefördert zu werden, aber sehr viele haben eben deutlich schlechtere Bildungschancen als etwa die Männer in ihrer Familie. Im globalen Durchschnitt sind Frauen sehr viel ärmer und ökonomisch abhängiger als Männer, wobei es auch hier große regionale und nationale Unterschiede gibt. Und manche Frauen finden Wege, eine selbstbestimmte und befriedigende Sexualität zu leben, die aus weiblichen Rollenvorstellungen ausbricht. Aber andere werden eben als Prostituierte, Hausangestellte oder Ehefrauen sexuell ausgebeutet. Und viele Frauen müssen sich eben zusätzlich zur sexistischen Benachteiligung gegen rassistische, homo- oder transfeindliche Diskriminierung wehren. Und bei Transfrauen gibt es eben noch die Differenz, dass sie in der Regel eine männliche Sozialisation hinter sich haben und hier eine andere Geschichte der körperlichen Selbstzurichtung und der Selbstannahme als Frau haben. Dennoch denke ich, kann und sollte die gemeinsame Erfahrung, sich als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft zu bewegen, zu einer grundlegenden feministischen Solidarität führen. Also Feminismus als Identitätspolitik muss ein selbstbewusster Kampf für die Rechte von Frauen weltweit sein, für politische und ökonomische Partizipation, für sexuelle Selbstbestimmung und nicht zuletzt eine fundamentale Kritik des warenproduzierenden Patriarchats. Also getreu dem Motto von Hertha Nagel-Docekal, die vor vielen Jahren schon gesagt hat, es ist nicht ein geteiltes Wesen, das uns eint, sondern ein geteiltes Problem. Das finde ich ein ganz schön tolles Zitat, weil es eben für eine nüchterne und großenteils negative Identitätspolitik plädiert. Also wir sitzen alle in derselben Scheiße, versuchen wir halt zusammen gegen die Unterdrückung anzukämpfen, die uns alle trifft. Und so einen gemeinsamen politischen Kampf zu führen, erfordert halt in erster Linie eine vernünftige politische Solidarität und halt nicht die Genossinnen in ihren tiefsten psychischen Abgründen verstehen und um jeden Preis liebhaben zu müssen. Also so eine Nüchternheit, denke ich, kann auch manchmal ganz schön erleichternd sein. Andererseits ist aber das libidinöse Moment in der feministischen Identitätspolitik nicht zu unterschätzen. Also es ist eben so, dass Feminismus so funktioniert, dass Frauen untereinander und miteinander die Kraft und den Mut zum Aufstand finden. Also es braucht, glaube ich, einfach dieses libidinöse Moment, um den krassen Männerfokus der patriarchalen Gesellschaft zu durchbrechen und sich bewusst, positiv, solidarisch und liebevoll zu anderen Frauen und zu sich selbst als Frau zu verhalten. Halt wichtige und wesentliche Bindungen mit Frauen einzugehen, ihnen viel zu geben und viel von ihnen zu erwarten. Also ich glaube, feministische Identitätspolitik funktioniert nur, wenn Frauen sich als Frauen aufeinander beziehen und sich dabei ganz schön gut finden und Bock aufeinander haben. Dann erst kann Feminismus eine sehr wirksame Waffe gegen den weiblichen Selbsthass werden, wie er Frauen in die Wiege gelegt wird, und gegen die Isolation, in der sich Frauen mit ihren geschlechtsspezifischen Problemen oft wiederfinden. Also es heißt natürlich, können und sollten auch Männer, Transmänner, kurzum alle Leute, die sich nicht als Frauen bezeichnen, feministische Anliegen verfolgen. Aber ich möchte halt ganz entschieden den Fokus darauf setzen, dass Feminismus halt bedeuten muss, dass Frauen sich aufeinander als Frauen beziehen, als die Frauen, zu denen sie gesellschaftlich gemacht wurden. Wie so ein Feminismus für Männer oder Nicht-Frauen aussehen kann, das steht halt auf einem anderen Blatt. Oder darüber müssen die sich dann, glaube ich, einfach selber verständigen. Aber die Verlagerung des Fokus hin auf Frauen ist das, was ich hier betonen möchte. So, gerade die Reaktion auf den aktuellen antifeministischen Backlash liefern gute Beispiele für eine gelungene feministische Identitätspolitik. Also ich war sehr beeindruckt von diesen riesigen Frauendemos, die es in Polen und Argentinien 2016 gegeben hat und in den USA zu Anfang des Jahres. Also wo es halt um Themen ging wie Frauenmorde, das Recht auf Abtreibung und die Wahl eines ausgewiesenen Sexisten und mutmaßlichen Vergewaltigers zum Präsidenten. Also es ist halt bemerkenswert, dass es diesen vielen 10.000 oder ja 100.000 Frauen, die auf die Straße gingen und größtenteils wohl keine eingeschworenen Feministinnen waren, ganz klar war, dass es hier um basale Frauenrechte ging, also um ihre Lebenssituation als Frauen. Das muss politisch nicht zwangsläufig 100% Knorke sein. Also das Organisatorinnen-Team des Women's March fiel ja dann durch BDS-Unterstützung auf und hat mit Linda Sassoor auch eine recht offene Islamistin an Bord. Aber beeindruckend ist doch, dass diese Demos daran anknüpfen können, dass es sehr viele Frauen gab, und zwar weiße, schwarze, Latinas, Angestellte, Heten, Lesben, denen halt klar war, es greift ihre Situation als Frauen an, dass jemand wie Trump an die Macht kommt. Ich meine, es braucht eine gute Gewichtung der positiven und der negativen Bestimmungen im Feminismus. Also eine gute Gewichtung von Leidenschaft und Vernunft. Womit wir wieder bei der objektiven Gesellschaftskritik wären. Also eingangs habe ich versucht, die Probleme so einer einseitigen und verabsolutierten Identitätspolitik darzustellen und zu betonen, wie wichtig es ist, dass sie, dass Identitätspolitik in eine feministische Gesellschaftstheorie eingebunden wird. Also es muss eben nach der gesellschaftlichen Bedingtheit der Identitätskategorien gefragt werden. Was bedeutet es genau, zur Frau gemacht zu werden? Wie funktioniert das? Wie ist das Verhältnis zwischen weiblichem Subjekt und gesellschaftlicher Objektivität, also dem kapitalistischen Patriarchat? Oder auch, wie lässt sich das lesbische Subjekt als das andere zur weiblichen Heterosexualität bestimmen? Die abstrahierende Theorie bildet hier den Gegenpol zur Identität. Also aus der Erkenntnis, dass Identität Leidenserfahrung ist, die von der frauenverachtenden Gesellschaft auf Permanenz gestellt wird. Das ist halt immer eine subjektive Erfahrung, die Identität, die spezifische irrationale Momente hat und auch individuelle Grenzziehungen erfordert, was man eben zur Diskussion stellen mag und was man lieber raushalten mag und was nicht verhandelbar ist. Also das halte ich feministisch halt für total wichtig, immer wieder selbst zu entscheiden, mit wem ich worüber diskutieren möchte und wann es mir zu blöd oder zu anstrengend ist. Zum Beispiel einen uneinsichtigen Marxisten, der mich zu Tode monologisiert, von der Existenz des Patriarchats zu überzeugen. Also gerade weil ich sehr genau weiß, dass die Grenzen von Frauen oft nicht ernst genommen werden, liegt mir als Feministin sehr daran, die Möglichkeiten und Grenzen meines eigenen politischen Handelns zu kennen und zu beachten. Und eben auch zu wissen, wann es mir zu anstrengend oder zu verletzend wird. Ich würde es sondern gerade abgrenzen, eben von dieser queeren Geflogenheit der Triggerwarnung. Also dieser subjektive feministische Handlungsspielraum, von dem ich spreche, ist halt auch eher so ein beweglicher Punkt in der Auseinandersetzung, den in so eine scheinbar objektive Warnung zu verdinglichen keinen Sinn macht. Wichtig ist, dass eine sinnvolle feministische Politik auch das punktuelle Absehen können von der eigenen Identität erfordert, die Vermittlung eigener Unterdrückungserfahrungen mit feministischer Theorie und den Abgleich mit anderen feministischen und interessenpolitischen Standorten. Hier findet sich auch das Gegensatzpaar Gleichheit und Differenz wieder. Also Feminismus ist auch Identitätspolitik, die von der Erfahrung der Differenz ausgeht, dass man halt als Frau im kapitalistischen Patriarchat gelackmeiert ist. Aber es bedeutet eben, davon auszugehen und sich von dieser Position aus in die vernunftbasierte Auseinandersetzung zu stürzen und nicht darin hocken zu bleiben und die Kränkungen stillzustellen. Geeignete theoretische Ansätze hierzu sind die kritische Theorie, eine feministisch reflektierte Psychoanalyse und der feministische Sozialkonstruktivismus, wie ihn Simone de Beauvoir begründet hat. Also der gesellschaftstheoretische Hintergrund meiner Ausführung ist, und dass ich das jetzt ausführlich dargelegt hätte, ist nochmal die Wertabspaltungstheorie von Roswitha Scholz. Also wenn es dazu Fragen gibt, da sitzt sie. Also diese Theorie hat die große Stärke, auf adonitische Weise radikal negativ zu sein, eben das wahnproduzierende Patriarchat als falsch eingerichtete Gesellschaft anzuprangern, in die die Frauen genauso tief verstrickt sind wie die Männer. Das erweitert eben den kritischen Blick auf die ökonomischen, soziokulturellen und psychischen Ebenen der patriarchalen Unterdrückung, die eben nicht weggeglitzert werden kann, sondern als politischer Feind bitter ernst genommen werden muss. Und davon muss nun aber unterschieden werden, dass Feminismus auch bedeuten kann und soll, mir das Leben mit tollen feministischen Frauen schön zu machen und auf Dyke-Marches und queere Partys zu gehen und zu rufen, tralala, hier kommen die Perversen. Also neben der intellektuellen Beschäftigung auch Wut, Lust, Stolz und ein bisschen Arroganz, Sentimentalität, Selbstmitleid, aber vor allem auch Ironie und Selbstironie als feministische Praxen zu kultivieren. Also so eine feministische Bewegung zwischen vernünftiger Kritik und lustvollem Identischsein erlaubt, zu beiden Seiten auch immer wieder Distanz einzunehmen und damit auch so eine gewisse Freiheit. Und dieser immer wieder vollzogene Abstand zur Identität Erspart es dann auch, ständig neue Identitäten aufmachen zu müssen, um den Anforderungen an ein Leben gerecht zu werden, das ständig mit sich selbst identisch sein muss, was ja einfach mal eine fürchterliche Zumutung ist. Also ich finde es eher halt feministisch fragwürdig, ob man halt auch Essgewohnheiten wie Veganismus oder bestimmte sexuelle Vorlieben wie BDSM zur Identität gerinnen lassen muss. Oder alternative Identitätskategorien wie Non-Binary oder Girlfag zu eröffnen, um sich misogynen Zuschreibungen zu entziehen. Also ich bin da eher misstrauisch gegenüber feministischen Positionen, die das Frausein als Zumutung für Feministinnen ansehen und es sprachlich 100-mal relativieren und diversifizieren müssen. Ich denke, darin zeigt sich eben auch eine internalisierte patriarchale Frauenfeindlichkeit. Und möchte mit den Worten schließen, ohne positiven Bezug auf Frauen, auf Weiblichkeit lässt sich kein guter materialistischer Feminismus machen. Danke. Vielen Dank, Koschka. Ihr dürft. War das so schnell? Es war irgendwie so schnell vorbei. Oder? Also wenn irgendwas zu schnell war oder unverständlich, dann sagt mir das bitte. Dann. Okay, passt. Mhm. Und du? Also ich will meine Ausführung auf keinen Fall so verstanden wissen, dass ich mich da als so eine Türhüterin des Feminismus sehe, dass ich da irgendwie stehe und sage, du darfst rein und du nicht. Also mir geht es wesentlich darum, halt diesen Fokus stark zu machen, dass es im Feminismus ums Frausein gehen muss, weil das ist das große Problem, die patriarchale Gesellschaft. Feminismus eben wesentlich eine Auseinandersetzung damit sein muss, dass ich eben eine Frau bin und irgendwie versuchen muss, klarzukommen oder daraus eine gute Politik zu machen, die in meinem Interesse ist und in dem meiner Genossinnen. Und ich glaube halt, dieses Frausein, das meinte ich mit diesem Ensemble aus verschiedenen Faktoren, also ich glaube, Sozialisation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der nicht wegzureden ist, aber eben halt nicht der einzige, eben auch sexistische Benachteiligung bis hin zu Corrective Rapes sind halt eine patriarchale Realität, gegen die sich Feministinnen zur Wehr setzen müssen. Also eben genauso wie halt die Vergesellschaftung von Biologie halt auch was ist, was mit Frausein zu tun hat. Also sind halt verschiedene Faktoren, die nicht in jedem Fall für halt jede Frau zutreffen, aber aus denen sich irgendwie Frausein konstituiert. Ja, und das Entscheidende vielleicht noch zu Männern oder Transmännern ist, dass deren Feminismus, ja, also jetzt mal rein strukturell betrachtet, eben aus einer nicht identitären Perspektive erfolgt. Also was nochmal, finde ich, ein anderer Zugriff auf Feminismus ist, den ich auch ziemlich interessant finde. Also ungefähr so wie ich halt als weiße Linke ist ja für selbstverständlich halte, mich antirassistisch zu positionieren, trotzdem tue ich es eben nicht aus einer identitären Perspektive. Und das ist halt die Frage, wo sehe ich mich da in den Kämpfen? Also wo kann ich stehen und was ist mein Beitrag? Lisa hat eine Frage. Vielen Dank erstmal für deinen Vortrag. Ich wollte nochmal nachfragen zu dem Zitat, das du von Katana Gedotzika gebracht hast, dass uns quasi kein vereintes Wesen eint oder kein gemeinsames Wesen eint, sondern irgendwie ein gemeinsames Problem oder so weiter. Aber was, also ich habe mich gleich gefragt, was macht man denn jetzt, wenn Frauen gibt, die gar kein Problem sehen. Also ist das dann quasi die feministische Aufgabe, das Problem als solches auch zu artikulieren, zu kennzeichnen? Oder was mache ich dann mit einer Frau wie Anne Zweig oder Frau Kiefer, die das Problem sogar noch leugnen? Also tatsächlich dann auch der politische Feind ist, obwohl sie Frauen sind. Mhm. Ja, ich glaube, da muss man die Leute als politische Feinde anerkennen. Also es ist ja immer so, wenn halt Leute selber keinen Leidensdruck haben, dann werden sie halt nicht Linke und werden nicht Feministinnen oder kritisieren nicht Antisemitismus oder Rassismus oder Homophobie. Also man braucht halt irgendwas wie einen Leidensdruck daran, dass die Gesellschaft falsch eingerichtet ist. Also irgendein Ansatzpunkt, der halt meistens ein Identitärer ist, aber von dem aus man dann auch sich mit anderen Unterdrückungskategorien beschäftigen kann. Aber bei einer Weidel ist halt Hopfen und Malz verloren, die sich halt hinstellt und sagt, nee, es ist kein Widerspruch, dass ich mit einer Frau verheiratet bin und ein Kind mit ihr habe oder verpartnert bin und halt trotzdem homophobes Arschloch bin. Das geht doch wunderbar auf. Also bei solchen Leuten ist der Zug hier einfach ganz krass abgefahren. Und ein Betätigungsfeld, das ich da schon sehe, ist, also ich bin manchmal beruflich Pädagogin und dann ist es schon so, wenn ich da mit Mädchen oder Frauen rede, dass ich das schon auch immer wieder versuche, so ein bisschen zu pushen. So ein ja, und was glaubst du, woran das so liegt, dass das so schwer ist? Oder was hältst du davon, dich einfach mal damit zu beschäftigen? Also in persönlichen oder beruflichen Beziehungen oder bei Leuten, an denen einen halt total viel liegt, kann man das halt immer wieder versuchen. Also ich glaube ja auch, wie ungefähr jede heterosexuelle Feministin in Beziehung mit einem Mann hat da ja auch ihre Kämpfe. Oder jede Feministin, weil die allermeisten Feministen haben halt irgendwie einen Vater, zu dem sie in irgendeinem gearteten Verhältnis stehen oder haben einen Chef, einen Bruder, einen Professor und so weiter. Und wo sie halt irgendwie in erster Linie ja schon gucken müssen, dass ihre eigenen Rechte gewahrt werden und dass es nicht so ätzend nervig ist, die Auseinandersetzung, aber dass es ja vielleicht auch eben Männer gibt, zu denen man eine Herzensbindung hat und wo man auch vielleicht ein Interesse hat, dass da feministische Reflexionsprozesse stattfinden. Und in solchen persönlichen oder lebensweltlichen Bereichen kann man das versuchen. Aber bei Leuten, die das von sich nicht wollen und die halt politisch scheiße sind, dann ist es halt so. Aber die Alternative wäre vielleicht auch zu sagen, vielleicht gibt es da auch einen Leidensdruck, aber der wird eben reaktionär irgendwie so, also anders ausgedrückt. Also irgendwo muss die Frau ihre Widersprüche ja haben. Also es ist halt die Frage, wo? Vielleicht schlägt sie ihre Frau, aber man weiß es nicht. Also man kann den nicht suchen, wenn er ja gar nicht irgendwie politisch verbunden ist oder irgendwie so ein kleines Türchen ist, an dem man klopfen kann, glaube ich. Oder? Was meinst du? Ich wollte so was zur Ironie sagen eigentlich, dass du ja gerade so unter allen anderen subversiven Tätigkeiten erwähnt. Und ich wollte eigentlich das so ein bisschen in die Runde fragen, weil ich schon finde, dass Ironie etwas ist, das mir sehr häufig begegnet. Also entweder versucht subversiv, aber halt auch so in vor allem medialen Kontexten. Und auch so, wenn es um antifeministische Inhalte geht, also gerade in Werbung, fungiert irgendwie, finde ich, häufig so als Rechtfertigungsstrategie, um alte Inhalte irgendwie wieder zu reproduzieren. Und ich finde, das ist ja auch schon das, was der irgendwie sehr eigen ist. Das ist, könnte man jetzt auch diskutieren, entweder ein doppeltes Sprechen, also dichotomisches Sprechen ist, aber zumindest ein Sprechen hat, das Sachen irgendwie reproduziert oder wiederholt, die ihm gegeben sind. Und das finde ich relativ spannend, interessant und ich merke, dass es mir nicht immer ganz leicht fällt, ironisch zu sein. Also es ist mal so, es ist auch so, ironisch ist irgendwie auch jeder also, und jede in der letzten Zeit. Ich finde es manchmal nicht so leicht irgendwie. Vielleicht geht euch das ja auch so und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand, eine von euch, eine Idee hat, was für ein Text ich lesen könnte. Kann Adorno sein, muss aber nicht. oder wenn euch so spontan irgendwas einfällt. Also Thomas Mann hat schöne Sachen über Ironie geschrieben, halt gerade als so eine Möglichkeit, also natürlich war ein bürgerliches, patriarchales Arschloch, aber nebenbei auch großartig und Antisemit war auch, aber der hat ganz großartige, also bei dem war Ironie ein wesentliches Stilmittel, das eben dazu dient, halt gerade so bürgerliche Kategorien ins Feld zu führen, aber eben auch diesen Abstand zu ihnen zu gewinnen, um halt ihre Komik und ihre Lächerlichkeit zu zeigen, was nicht so weit geht zu sagen, die bürgerliche Gesellschaft muss weg, nee, überhaupt nicht, aber halt auch so eine, so ein bisschen das Lustige in dem männlichen Dominanzgehabe zum Beispiel aufzuführen, das auf eine sehr feine Weise. Also das hat mir persönlich Ironie sehr nahe gebracht. Und ich finde es schon auch, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Ironie und die Selbstironie auch reingenommen, weil mich am Queerfeminismus dieses, mir fällt keine bessere Umschreibung ein, als dieses tickethafte Sprechen mich halt so nervt. Also das ist halt ja, also es ist ja auch wieder verständlich, was dem so zugrunde liegt, so dieses, die Leute sollen nur so bezeichnet werden, wie sie sich halt selber bezeichnen und wo halt genau der inhaltliche Gehalt drin ist, der da reingelegt wurde und die Stimme der Unterdrückten und so weiter. Aber so, ja, es ist anstrengend, das ist noch kein ausreichendes Argument. Aber was ist das ausreichende Argument? Vielleicht. Ja, dass eben so eine. Die identitäre Übertreibung darin ist das Anstrengende. Weil man dann gerade von sich und von anderen verlangt, genau in dieser Identität zu sein und sich damit halt so furchtbar festzunageln. Also statt halt irgendwie auch Begriffe wie Mädchen oder Junge zum Beispiel situativ in bestimmten Alltagskontexten anzuwenden, wenn ich jemanden eine Tür aufhalte und sage, ich bin heute ein Gentleman, heißt es nicht, dass ich halt irgendwie damit eine Transidentität ausdrücken möchte, aber das ist halt in dem Moment, macht es mir halt Spaß. Also es würde Butlin wahrscheinlich sogar auf die Schulter klopfen, weil es halt so ein netter, performativer Akt ist, der halt im Grunde nichts ändert. Aber eigentlich will ich es gar nicht so hochhalten, zu sagen, dass es was wahnsinnig Subversives, mit dem wir das Geschlechterverhältnis abschaffen können, aber einfach auch so ein bisschen Freundlichkeit oder Lockerheit im alltäglichen Miteinander, die halt auch so was Wohlwollendes ist, wie man halt nett unter Feministinnen miteinander umgehen kann, ohne halt in dieser krassen Angststachel zu sein, was Falsches zu sagen. Ich glaube, ungefähr das meinte ich. Tristan ist eine kleine Novelle, die ist sehr schön. Da kommt das mit der Männlichkeit und der Potenz und so. Der Jan hatte sich dahin links gemeldet und dann in Roswitha. Ja, ich wollte nur sagen, also ich habe dich so verstanden, Koschka, dass du Ironie, das ist jetzt sozusagen ein großes Thema geworden jetzt hier in der Diskussion, dass du das als einen Weg der Distanzierung siehst. So habe ich das verstanden in deinem Vortrag. Und ich denke, so muss man das auch sehen. Du hast es ja auch selber gesagt, so die Verkasperung von allem oder das mit der Parodie bei der Butler oder so, das war natürlich auch so ein zentrales Moment, so so der Postmoderne, sage ich jetzt mal so pauschal. Und ich kann mich noch erinnern, dass so in den 90ern oder Anfang der 2000er Jahre, da gab es dann so eine Diplomarbeit, habe ich dann mal gelesen, da war dann irgendwo so die Quintessenz, dass man über die Geschlechter lachen können muss. Oder auch bei der Margit Brückner, die sich ja mit Gewalt gegen Frauen auseinandergesetzt hat, die hat dann eben auch gesagt, mal so zum Schluss irgendwie von so einem Aufsatz von ihr, ja, man müsste über die Geschlechter auch lachen können. Und ich meine, mir geht es schon so, dass mir halt irgendwo dann da schon das Lachen im Halse stecken bleibt. Und ich denke, es geht ja nicht darum, wir müssen jetzt alle ironisch sein, sondern es ist ein Mittel, Distanz zu schaffen. Und es kommt auch immer auf den Inhalt der Ironie an, weil ironisch kannst du nämlich irgendwie als Sexist auch ganz gut sein. Also das, worauf ich hinaus will, ist das, was es um den Kontext auch geht, um den Inhalt. Und halte ich halt da für das Zentrale. Also nicht so Ironie an und für sich und überhaupt so als Mittel, sondern man muss dann da wahrscheinlich tatsächlich auch reflektieren, das mit der Postmoderne und das, was ja auch ganz untergegangen ist in den 90ern mit dieser Spaßgesellschaft, wo das alles so richtig verkaspert, vieles so richtig verkaspert wurde und wo das irgendwie auch so ein Mittel war, habe ich so den Eindruck gehabt, auch so krisenhafte Entwicklungen nicht in den Blick reden zu müssen, sondern in diesem neoliberalen Rausch dann das alles irgendwie so verpuffen zu lassen oder einfach mit sehen zu müssen. Ja, ich würde ja vielleicht auch als Gegenzug zur Ironie, also auch halt diese identitätspolitische Leidenschaft halt hochhalten. Also wenn ich halt total wütend nach Hause komme und irgendwas erzähle, wie der Typ hat sich irgendwie krasse Sachen rausgenommen, bloß weil ich eine Frau bin, ja scheiße, dann will ich nicht, dass irgendjemand sagt, sei mal locker oder sieh's mal ironisch. Das ist genau. Ja, nee, das weiß ich, dass sie es aber. Ja. So. Ja, vielleicht mach du das mal, ich übersehe das immer ein bisschen. Also der Reihenfolge nach uns jetzt. Eine Verständnisfrage. Also manchmal, wenn quasi Kritik an feministischen Praxen. Ja, okay. Manchmal, wenn Kritik an feministischen Praxen gemacht wird, wird ja quasi manchmal fälschlicherweise von dem Feminismus gesprochen. Also gibt es quasi nur einen. Du hast in der Kritik am Queerfeminismus so schon mal, es gibt quasi nur den einen und ihn als festzuchen und engmachend und man da irgendwie sehr viel Angst haben muss, geschrieben. Ich habe ihn anders erlebt, ich habe andere Strömungen erlebt, vielleicht wäre es für mich besser mal gut zu wissen, auf was beziehst du dich da, auf welche Praxen oder auf welchen Kontext der so einhängt, weil ich das ganz anders erlebt habe. Zum einen vielleicht, also ich spreche von dem, der Queerfeminismus ist eine Zuspitzung von der, also ich mache das und sage, spreche nicht von Queerfeminismen, also manchmal weiche ich das schon so ein bisschen auf mit diesem viele Queerfeministinnen, weil ich weiß, es gibt auch viele, die ich persönlich schätze, die sich auf kluge Weise mit Sachen auseinandergesetzt haben, während andere mir nur auf den Keks gehen. Aber ich meine trotzdem, dass es so eine Berechtigung gibt, vom Queerfeminismus zu sprechen, dass es einfach quasi eine Notwendigkeit der Auseinandersetzung ist, also bestimmte Grundannahmen und auch bestimmte Praxen halt auf den Punkt zu bringen. Also so, das ist halt selber, also halt auch so eine, Entschuldigung, so eine queer-feministische Praxis, halt halt erstmal anzuzweifeln, dass es Dinge im Singular gibt und dass es halt möglich wäre, über Dinge zu sprechen. Also was ganz häufig ist ja zum Beispiel auch, man kann nicht der Islam sagen, wie man halt auch nicht der Queerfeminismus sagen kann, wie man ja auch nicht die Frau sagen kann. Und ich meine, unter bestimmten Voraussetzungen kann man das halt. Also man sagt, es gibt diese und jene Faktoren und die treffen halt zu und die einen, die Leute, die ich als Queerfeministin bezeichne und die sich auch selber als Queerfeministin bezeichnen. Und es hat natürlich auch so einen polemischen Zug, wenn ich von der Queerfeministin spreche, der halt ja auch einfach so ein bisschen aus der Aggressivität laufender und gelaufener Auseinandersetzungen kommt und aber auch aus der Erfahrung heraus, dass bestimmte Zuspitzungen, also ich habe jetzt hier nicht irgendwie krasse Beispiele oder schlimme Ausschlüsse oder so in aller wollüstigen Lust ausgemalt, dass diese realen Zuspitzungen tatsächlich bestehen können, dass sie halt nicht relativiert oder energisch genug kritisiert werden, sodass ich finde auch, es wäre auch gerechtfertigt, in der größeren Zuspitzung zu sprechen, als ich es tue. Aber vielleicht nochmal mit dem, also ich habe mich ja auf dieses Kampftagsbündnis bezogen, also habe aus einem Flyer zitiert, habe mich auf diese Rhetorik bezogen, die mir halt immer wieder begegnet, dass es halt so wie, ja, wir sind es gegen Patriarchat und also im besten Fall ist es schon auch, ja, und man muss sich dazu Marx angucken und man muss die Psychoanalyse und man muss irgendwie Roswitha Scholz zum Vortrag einladen und dann, also und danach ist Techno und wir tanzen es weg. Also dass es halt immer wieder diese Übersprungshandlungen gibt, die halt, wo halt Sachen nicht getrennt werden. Das eine ist halt Theorie und das ist halt ein Moment des Feminismus und es kann auch ein feministisches Moment sein, zusammen eine Techno-Party zu machen oder Fahrräder zu reparieren, aber das ist halt nicht konsistent oder das geht nicht ineinander über. Das ist halt so eine Spannung, die halt bestehen bleiben muss und die verstehen Queer-Feministinnen nicht. Das ist halt was ganz, also für mich ein ganz zentrales Moment, so dieses, weil ich das selber auch schon so oft hatte, halt in einem queerfeministischen Kontext zu sprechen und erstmal und immer wieder auf den Widerspruch hinzuweisen, der aber nicht als solcher beschrieben werden kann, sondern ist wie so ein Pudding, der sich über einen stülpt und man kann gar nichts tun, weil man ist halt so drin. Das ist wahrscheinlich ein bisschen abstrakt. Vielleicht also vielleicht hebst du auch mehr auf Sachen ab, dass du sehr nette queerfeministische Szenen erlebt hast oder wo sich Leute sehr verständnisvoll und auch sehr behutsam irgendwie auseinandergesetzt haben. Oder vielleicht kannst du es nochmal sagen, was deine anderslautenden Erfahrungen sind. Also zum Beispiel, als verstanden bestimmt schon, dass Theorie-feindlich, dass du es als Theorie-feindschweigung hast. Also das sind so Sachen, die kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe eher nur Lust und Interesse, sich an Theorien, die tief reinzugehen. Also von daher habe ich etwas gewundert, warum so ein. Ich würde sagen, also so eine Klatsche, vielleicht zu drastisch formuliert. Eine kleine. Ich glaube, es kommt, damit ich es einordnen kann, weil ich halt zumindest hier in Frankfurter, Darmstädter, mein Main-Gebiet, keine Ahnung, was so meine Blase ist, als sehr anders erlebt habe. Also auch sagen würdest, dass du da queerfeministische Genossen hast, mit denen du da in einem guten Austausch stehst oder queerfeministische Literatur oder Texte liest. Genau, wo halt die Identität nicht festgezurrt wird oder wo es als Vorwurf manchmal so Sprechverbote, wo eher mit einer großen Fehlerfreundlichkeit reagiert wurde. Sagt, okay, wir sind eben alle in bestimmte Verhältnisse hineingeboren und gewachsen und zu erwarten, dass es keine Fehler mehr gäbe, wäre utopisch sozusagen. Also ich würde, glaube ich, diese Sache mit der Fehlerfreundlichkeit so ein bisschen anders sehen, weil das ja schon wieder voraus ist, dass es halt genau das Richtige, die richtigen Begriffe oder das Richtige, die richtige Form gäbe, um die Sachen auszudrücken. Aber ja, vermutlich gibt es das auch. Also ich kenne auch also seit ich wieder in Leipzig wohne, stelle ich halt auch fest, die ostdeutschen Queerfeministen sind nicht ganz so schlimm wie die in Hamburg. Und es ist halt auch tatsächlich irgendwie Leute sind, die sich zum Teil auch so, also zumindest auf den Lippen tragen, dass Antisemitismus schlimm ist oder sowas. Und aber bei denen ich es auch nicht so richtig habe, dass sich da wirklich mit Sachen auseinandergesetzt wird. Aber also ich kenne deine Freunde halt nicht. Also vielleicht ist es, also ja, also vielleicht ist es möglich, so auf eine Weise. Ich glaube, da müssen wir es irgendwie belassen. Wir hatten jetzt noch eine Frage da hinten, dann würde ich die Diskussion auch schließen wollen, weil unser relativ straffer Zeitplan vorsieht, dass wir uns um 17.30 Uhr gleich wieder hier treffen. Vielleicht ich bin noch nicht mal mit dem alkoholfreien Bier fertig, Mann. Vielleicht verzögern wir es um 10 Minuten oder so und sagen, wir treffen uns um 17.40 Uhr hier. Aber jetzt erstmal die letzte Frage. Ja, das war eigentlich auch noch ein Beitrag zu dieser Theorie, zu dem Theorie-Gespräch. Ich glaube aber, dass gleichzeitig wollte ich dich auch noch mal Ja. Also da würde ich euch auch zustimmen. Es ist halt die Frage, ob das den Sinn macht, wiederum mit Ironie zu reagieren, ob es dann einfach nur noch nervt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie die Auseinandersetzung mit Polemik, die ja auch als ein sehr männliches Stilmittel oder Argumentationsmittel verwendet werden kann, aber was halt kein ausreichendes Argument ist, dass Feministinnen sich nicht polemisch äußern sollten. Also es ist ja, es hat, ich weiß nicht, mit den langweiligen Worten schließen, eine Frage des Kontextes auch. Wahrscheinlich findet man so im Jargon der Eigentlichkeit auch was dazu, oder? Fiel mir jetzt so ganz, ganz assoziativ ein. Ich habe das vor 10 Jahren mal reingeguckt, aber... Ja, wir müssen auch nicht so ein Adorno-Gekloppe machen. Also gibt es denn eine Frage oder wollt ihr Pause machen? Pause? Ja, dann. Danke für eure Aufmerksamkeit. Also 17:40 Uhr. Zu hart? 30:40 Uhr ist zu hart. Ja.